Auf Berufe legte Luther sehr viel Wert. Er glaubte daran, dass jeder Mensch von Gott zu einer Tätigkeit bestimmt sei. Und wer nichts tat, der war von Gott quasi übersehen worden. Luther legte dennoch so etwas wie ein reformatorisches Harzkonzept vor. Zu seiner Zeit besaß die Kirche dank der Spenden ihrer Gläubigen eine Menge Grundeigentum. Es hatte sich seit dem 4. Jahrhundert akkumuliert, als die wohlhabenden römischen Familien christlich wurden und begannen, als Bischöfe oder geistliche Autoren zu arbeiten. Hatte es in der Bibel noch geheißen, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass Reiche in den Himmel kämen, galt Besitz fortan nicht mehr als unchristlich, auch weil er oft der Kirche vererbt wurde. Reichtum war akzeptabel, solange man ihn im christlichen Sinne verwendete.